Agoradio, die wöchentliche Dosis einer Bier und Ski. Geht Mittwoch zwischen 23 und 24 Uhr im Bermuda-Funk. Ja, guten Abend, hier ist wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Nehmt eure Mikros in die Hand. Na sicher. Hallo Freunde. Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger, verantwortlich für die Sendung. Und wenn das heute nicht der 20. April ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Ja, und zu Gast ist Martin Seliger. Hallo. Sozialwissenschaftler. Ja. Und Lebemann. Ja. Und Chatsetter. Und ich bin auch gegen jede Form und vor allem gegen Rechtsextremismus. Ja, und Panikpanzer. Ganz genau. Seines Zeichens Rapper. Rapper. Der Band Antilopengang. Und auch gegen Nazis. Nazis raus. Ja, da können wir ja fast schon so eine kleine Selbsthilfegruppe gründen. Ich habe heute mein Antifa-Shirt angezogen. Ja, sehr schön. Antifascist Action. Und ich habe heute das antifaschistische Infoblatt mitgebracht. Das ist die Titelstory aktuell: Rechte Brüder, wenn Nazis mehr sein wollen als Kameraden. Und das ist ganz interessant. Also es gibt tatsächlich. Da geht es bestimmt um diesen Rocker-Trend, ne? Ja. Da sieht man, also das sehe ich jetzt an den Fotos sonst. Und da ist mir was aufgefallen, nämlich die sagen ja, die sprechen hier vom Männerbund, ne? Mhm. Das macht ihr ja auch. Würdest du dich auch diesem Rocker-Trend so ein bisschen unterordnen? Er ist ja Rapper, kein Rocker. Heimlich, ja. Heimlich übt so ein Männerbund natürlich eine unheimliche Faszination aus, aber ich möchte mich ja irgendwie progressiv geben, deswegen gebe ich das nicht zu. Männerbund mit T, ne? Mit Männer, T. Männerbund. Ja, du bist heute auf jeden Fall ein Feier, was Wortspiele angeht. Ja. Ja. Wow. Erzähl doch mal ein bisschen was. Ja, Freunde. Ja, Martin, ich habe gehört, du ziehst jetzt bald nach Halle. Ja, das stimmt. Nach Jena habe ich gehört. Jena auch noch. Ja, das wird was geben. Ich bin selbst ein bisschen aufgeregt. Nächste Woche fahre ich nochmal hin, um zu sondieren. Und dann schaue ich mir auch schon die ersten WGs an. Also es wird jetzt langsam ernst. Ja, es gibt viele Leute, die sich darüber aufregen, dass du nach Jena gehst. Shoutouts an... Besonders die Leute aus Jena wahrscheinlich. Ja. Die auch, aber auch, auch eine militante Untergrundgruppe, die sich nennt ja. Jema geht's noch, Martin bleib. Martin bleib. Ja, ja, ja, das ist wahrscheinlich, sind das so... die sind ja nicht so, nee, die mögen ja keine Fremden dort in der Region. Und das ist normal, dass die sich da dagegen stellen, aber das auch so dann, da wo man schon ist, sich Leute einsetzen dafür, dass man nicht weggeht, das ist für mich neu. Ich verliere auch einen wichtigen Freund in Köln. Ja, ich bin auch traurig. Mein Sauf- und Pump-Kumpan. Ja, ja, aber auf Facebook bleibt er uns ja Martin erhalten, S. Ne? Immerhin. Ja. Im Internet spielen ja räumliche Distanzen keine Rolle. Man spricht da ja auch von einer Enträumlichung des Sozialen. Oder vielleicht von einer neuen Neustrukturierung des Raumes. Wenn der Erdogan in der Türkei Twitter verbietet, dann ist das ja schon ein räumlicher Bezugsrahmen, auf den das zutrifft. Das Territorium Türkei. Ja. Also nicht völlig enträumlicht. Eine Neujustierung. Verstehe. Wo ist denn dein Mikrofon? Du bist immer zu leise irgendwie. Ich mach dich mal ein bisschen lauter, Martin. Hallo Freunde, ihr hört Radio Bermudafunk mit dem Rüdiger, dem Tobi und mir, Martin Seliger. Ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen Montagabend und wir hören jetzt das nächste Lied von der Band. Nein. So schnell geht's hier nicht, ne? So schnell geht's hier nicht. Nee, du hast deinen Kumpel Panik Panzer mitgebracht. Ja. Ich muss zu meinem Bedauern sagen, ich habe eigentlich von Antilopengang eigentlich noch kaum was mitgekriegt. Irgendwie und wenn, dann warst du frustriert. Nein, gar nicht. Das irgendwie, ihr seid da irgendwie so in meiner Timeline irgendwie irgendwo vor einem Jahr oder so oder vor zwei Jahren seid ihr da irgendwie aufgetaucht mit Beate Zschäpe hört U2. Und dann habe ich das Ganze nur ein bisschen so halb verfolgt und habe mitgekriegt, ihr wart sogar in Charts und alles. Ja, stimmt. Vor einem Tag war ich auf eurer Webseite zum ersten Mal, nachdem der Martin mir gesagt hat, er bringt dich mit und habe gesehen, fast alle eure Platten, bis auf diese Aversion, gibt's alles umsonst zum Runterladen. Das stimmt. Wie macht ihr das? Naja, wir haben das halt jahrelang einfach gemacht und es gab halt kein Geld zu verdienen, also haben wir es verschenkt. Und dann kam der Moment, wo ein gewiefter Plattenboss uns Geldsäcke hingelegt hat und gesagt hat, jetzt könnt ihr auch Geld verdienen. Und dann haben wir mal für eine Platte ausgesetzt und ordentlich das Mula gegettet. Und dann haben wir gedacht, jetzt machen wir es nochmal wie früher. Deswegen haben wir vor ein paar Monaten nochmal dieses Abwasser-Mixtape rausgebracht. Mhm. Und ich denke, mit dem nächsten Album werden wir das Mula. Warum seid ihr da nicht auch dann weiterhin in diesen auf dieses Label, auf dieses große Label gesprungen und habt da euch die Abwasser einfach weitervermarkten lassen? Keine Ahnung. Ist jetzt zu wenig Geld drüber geflossen bei dieser Aversion, oder? Nee, es war einfach eine Schnapsidee. Wir haben das einfach gemacht und im Endeffekt haben wir uns, glaube ich, auch manchmal gefragt, warum haben wir das eigentlich verschenkt? Ja. Weil wahrscheinlich hätten wir bestens wieder scheffeln können. Ja, ich meine, ihr seid ja nicht so die typischen Rapper, die jetzt so von Drogen und Prostitution leben, sondern ihr macht ja irgendwie... Leider. Ja, also ihr müsst ja irgendwie mit eurer Gesangskunst irgendwie über die Runden kommen, wenn ihr nicht irgendwie in Lohnarbeit stehen wollt. Ja, aber das funktioniert ganz gut. Was? Das über die Runden kommen mit der Gesangskunst. Ja, wie denn? Naja, wir haben sehr viel live gespielt. Ja. Wir haben einfach behauptet, als wir Aversion, das letzte Album, rausgebracht haben, dass da irgendwie Punk drinstecken würde. Das hat keiner mal kritisch hinterfragt. Das haben einfach alle geglaubt. Deswegen haben wir zusätzlich zu Hip-Hop-Festivals auch auf Punk- und Rock-Festivals gespielt und konnten sehr viel Mula getten. Mula getten. Okay. Ja, kannst du eigentlich auch so Freestyle rappen? Das können wir ja mal später ausprobieren. Ja, das ist mir immer das Liebste. Wenn, ja. Ich liebe Freestyle-Rap ja. Und ich freue mich immer, wenn Leute mich das fragen und würde eigentlich direkt am liebsten anfangen. Also ich finde es ja eine große Kunst, ne? Also ein Kumpel von der Thomas Löbach kennst du ja auch, ne? Martin. Ich kenne ihn nicht. Den kennst du nicht, auf jeden Fall. Aber ich wollte dich mal was fragen. Ja. Rap oder Hip-Hop oder eben genauer, Rap wurde ja mal von Chuck D von Public Enemy bezeichnet als das schwarze CNN. Würdest du auch sagen, Rap ist das schwarze CNN? Und was würdest du davon halten? Also ihr euch beiden wollte ich jetzt mal so konfrontieren mit diesem Statement, dass ich das mal so in den Raum werfe. Und ich habe ja Public Enemy live gesehen, ne, in Mannheim in der Feuerwache. Und die waren dann ziemlich erzürnt, als sie gesehen haben, dass das Publikum Bier trinkt. What? Yeah. Die sind Moslems auch, yes. Ne? Deswegen? Also die haben es nicht akzeptiert. Die haben es toleriert, aber nicht akzeptiert. Der Franck Ribéry wurde ja bei der Meisterfeier vom FC Bayern München mal mit einem großen Glas voller alkoholfreiem Weizenbier vollgekippt, weil der auch Moslem ist. Vielleicht hätte man das so umgehen können, indem man denen direkt gesagt hätte, ey, pass auf, nicht, dass ihr denkt hier, die sind dass hier Haram stattfindet. Ja. Oder Malzbier. Mhm. Rootbier. Butterbier. Bei Harry Potter trinken immer Butterbier. Hm. Hätte man machen können, ja. Ja, aber das war ja jetzt eine Antwort, die nur ja. entfernt was mit der Frage zu tun hatte eigentlich, ne? Wer hat das nochmal gesagt? Chuck D. Chuck D. Was hat er gesagt? Der hat gesagt, Rap ist das schwarze CNN. Was sagst du denn dazu, Martin? Ja, ich habe da nicht so eine klare Meinung zu. Ja, was hält er davon, wenn da jetzt anfangen, so deutsche Weißbrote dann irgendwie plötzlich Rap zu machen? Ich glaube, das war damals ja noch nicht so. Das war ja 92 oder so, wo er das gesagt hat. Ja, aber die Beastie Boys, die gibt es zum Beispiel schon länger, ne? Das stimmt. Ja, und ich glaube, der andere, der Eminem, der ist auch schon ein bisschen länger im Business. Eminem war so zusammen mit Bushido ungefähr, ne? So Anfang 80er fing das an, glaube ich. Vielleicht bei dir in der Bravo mit Poster sammeln oder sowas, aber... Ah. Oh Gott. Ich finde das witzig, weil ich nicht mehr selbst in das Mikrofon sprechen muss. Ja. Sonst wäre ich dumm. Ja. Oh, da ist jemand die Caps Lock Taste im Chat hängen geblieben hier. Das kann ich gar nicht lesen. Ich kann nicht lesen mit Caps Lock. Keine Ahnung. Ich weiß jetzt gar nicht. Ach, da schreibt einer hoch, ne? Groß. Ja, ja. Groß. Nee, ich habe dazu eingeladen, dass sie da im Chat auf jeden Fall mal ein bisschen rumtrollen sollen, was wohl erfolgreich funktioniert hat. Das fand ich gut. Ja. ist das so ein IRC-Chat? Genau, ja. Das habe ich früher auch gemacht. Das ist oldschool halt, ne? Das ist echt oldschool. Ja. Ratte 521 hat den Chatroom betreten. Ich hatte so eine kurze Phase früher, wo ich Counter-Strike gespielt habe und in Clans war und in IRC-Chats abgehangen habe. Das hat sich leider irgendwie verlaufen. Eigentlich ist das ein geiler Kosmos irgendwie, ein geiler eigener Kosmos. Kosmos. Ich würde da vielleicht auch gerne hin zurück. Wie heißt dieses Spiel, was alle Menschen spielen? Irgendwas mit Blöcken. Ach so, Minecraft. Minecraft, ja. Vielleicht sollte ich damit mal anfangen. Vielleicht. Das ist in dem einen Lied, in dem neuen von Yuzu Yu und Fat Tony, da sagen die auch was, ne? Du meinst einen Block und Minecraft, oder? Ich habe nicht genau zugehört. Ich fand den Beat einfach nur gut. Ich habe gestagedived, als Fat Tony letzte oder vorletzte Woche in Köln war. Das war mein dritter Stagedive in meinem Leben. Und das macht Spaß. Das ist cool. Wenn dir die Leute an die Klöten langen, oder wie? Nö, nur an Arsch. Ach so. Sie haben mir das Shirt hochgezogen. Das war mir egal. Ich fand's ganz geil. Warst du betrunken da? Ich war sehr betrunken. Ja, ich habe tatsächlich das erste Mal seit langem so eine Lücke gehabt und wusste nicht genau, wie ich nach Hause gekommen bin. Also so ein richtiges Blackout. Weiß nicht, was halt in den 3 Stunden nachts passiert ist. Ich war auf jeden Fall alleine. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich ganz am Ende noch sprühen gegangen bin. Und dass ich richtig hässlich in meinem eigenen Zimmer auf die Schnauze geflogen bin und auch etwas länger dann Armschmerzen hatte. Und ich hatte so ein akutes Schamgefühl am nächsten Tag, was nicht vergangen ist. Ja, also du warst sprühen. Das kann man jetzt sozusagen den Nachhauseweg anhand den Graffitis verfolgen, oder wie? Ich wohne in Deutz, ja. Und bin da einfach zweimal um den Block gegangen. Also da, wenn man jetzt die Blöcke abklappert, könnte man vielleicht herausfinden, wo ich da wohne. Du könntest dich auch entschuldigen bei den Leuten, mit denen du dich prügeln wolltest. Jetzt, wollte ich mich mit irgendwem prügeln? Hast du noch in der Bahn, hast du gesagt. Stimmt, ich wollte mich auch noch mit so Typen prügeln. Ja, da wollte ich den Recher der Antirassisten habe ich das richtig formuliert? Da saßen auf jeden Fall so besoffene rassistische Arschlöcher und ich habe einmal in meinem Leben richtig die Antifa raushängen lassen und habe die bepöbelt und habe versucht, eine Schlägerei zu provozieren, was glücklicherweise mir nicht gelungen ist, weil ich glaube, die hätten mir ordentlich die Schnauze poliert. Aber das ist, glaube ich, auch nicht deine Aufgabe, irgendwie nachts rumzuprügeln, rotzbesoffen, sondern eher dann diese Wut und diesen Argwohn dann in Texte zu fassen und dann auf die Bühne zu tragen, oder? Ach, das habe ich schon so oft gemacht, dass es auch langweilt. Ich kann da jetzt nicht in jedem Text... Hast du das Gefühl, ihr wiederholt euch? Ja, sicherlich. Ja? Auch in anderen Punkten, na klar. Ja. Na klar. Was hältst du von dem Vorwurf, dass ihr eigentlich so Preaching to the... wie heißt es? Der, to the Choir. Was? To the Choir. To the Choir? Ja. Was ist der Choir? Was ist der Choir? Der Chor. Nee, Preaching to the... Converted. To the Converted, ja. Genau, das wollte ich sagen. Also, dass man so innerhalb seines Kosmos bleibt und sich gegenseitig auf die Schulter klopft. Genau. Das ist natürlich etwas, was wir nie tun wollten und was leider passiert ist. Es ist aber auch, einerseits mag ich es nicht, andererseits finde ich es auch nicht so schlimm, weil, dann ist das halt so. Ja. Das findet sicherlich statt, aber nicht bewusst. Aber ihr seid ja auch nach Freital gefahren, ne? Stimmt. Das aus tiefstem Herzen. Ja. Aber ich wollte dich mal erzähl was mal fragen. Erzähl mal was dazu. Nee, erzähl du mal lieber was. Du hast doch eben gesagt, es ist nicht seine Aufgabe, hier nachts rumzuziehen und Leute zu verprügeln. Ja. Wer übernimmt denn dann diese wichtige Aufgabe? Das übernehmen Leute, die Talent haben halt dafür, was? Also nicht so Brillenträger, da so ein bisschen so mit BMI Plus, ne? Mhm. Sondern halt Leute, die halt da ihre Skills halt mal beweisen wollen. Und dann saufen die sich ein und dann ziehen die los. Oh, manchmal saufen sie nicht. Aber dann geht's ja nicht. Warum geht's dann nicht? Weil du gesagt hast, es sollen Besoffene sein. Nee. Man kann auch nüchtern. Man kann auch betrunken, das ist egal. Okay. Seid ihr religiös? Kommt drauf an. Nö. Und du? Ja, nein. Das war jetzt wieder so eine Frage, wo man mit Ja und Nein beantworten kann. Das ist ja nicht schlecht, nein. Ne? Ja. Kannst du auch anders beantworten. Du hast ja auch eben die Frage unsachgemäß beantwortet. Was für eine Frage? Die Frage, was du davon von der Aussage hältst, dass Rap das schwarze CNN ist. Ach so, ich muss ja eins sagen, CNN, das ist, schaue ich selten, ne? Ich gucke da eher so Tagesschau 24 oder sowas. Das kenne ich gar nicht. Nee. Sollen wir mal über Jan Böhmermann reden? Nein. Ich denke mal, ist genug geredet worden. Da brauchen wir jetzt unsere klugen Sprüche, die sind da eigentlich nicht unbedingt noch wichtig dazu. Da hat, glaube ich, jeder intelligente Mensch in Deutschland schon was dazu gesagt. Okay. Ja, und jetzt? Was ist los? Spiel doch mal Musik. Ja, mach du mal das Handy weg da. Immer da mit dem Handy da. Ja, ich bin so ein Social Media Abhängiger. Ja, du bist hier gerade mittendrin im Social Media. Ne? Ja, also absolut. Ich bin längst aufgegeben, irgendwie zu versuchen, das Handy mal wegzulegen, auch wenn ich in geselliger Runde bin. Es ist einfach jetzt. Ja, ich hab gesehen, ihr habt ja da auf Antilopengang-Seite habt ihr ja 65.000 Fans, ne? Kann sein, ich weiß, so ungefähr. Ja. Ja, und bei der Panik-Panzer-Seite auch irgendwie 6.500 Fans und sowas. Was zum Beispiel spannend ist, darüber konnte man mal reden. Wir sind ja mittlerweile nur noch 3 Antilopen, eine ist ja verstorben und diese 3 Antilopen haben verschiedene Like-Zahlen. Danger Dan hat knapp 10.000, Kolja liegt bei 7.000, 8.000 und ich bei circa 6.000. Ich meine zu wissen, woran das liegt, aber... Likes gekauft? Aber ja, Martin, was sagst du denn? Wo kommt diese Differenz her? Warum bin ich die unbeliebteste Antilope? Ich kann dir die Frage beantworten. Und zwar habe ich ja gestern nochmal kurz recherchiert, weil ich musste irgendwie mich ein bisschen vorbereiten, was ich eigentlich normalerweise nicht mache. Ich bereite mich ja nie auf die Sendung vor, sondern ich lade einfach die Leute ein, Blind Date und sowas. Aber ich habe trotzdem mal geguckt, um mein Defizit irgendwie ein bisschen irgendwie aufzulockern. Und ich habe dann gesehen, dass auf die anderen Leute auch viel mehr Artikel erscheinen. Inwiefern? So Zeitungsartikel, Interviewartikel und so weiter. Wenn man die einzelnen Danger Dan zum Beispiel, ist mehr los als jetzt zum Beispiel bei dir. Ja, das stimmt. Ja. Ja, ich bin eher so der verschrobene, etwas langweilige, lustige Dickwanst. Und Danger Dan ist der schöne, populistische Politschleimer. Ja. Deswegen glaube ich, hat er mehr. Also ich glaube, dem Pretty Girls. Aber ich habe auch gesehen, da steht ja bei euch immer hinten dran, wer die Texte geschrieben hat. Ne? Und da ist die Zahl der Panik-Panzer-Lieder ist eigentlich dann auch geringer als die anderen. Ja, ich bin sehr schreibfaul. Ja? Sehr. Ist es so oder habe ich das jetzt nur falsch gesehen? Du hast es richtig gesehen, aber dann hast du ja wirklich sehr ausgiebig recherchiert. Nee, ich gucke meine Seite an, ich habe fotografisches Gedächtnis und so weiter, ne? Und gucke mir es an und mache es Peng und dann Chuck. Ich schreibe nicht gerne. Ich saß heute zum Beispiel den ganzen Tag zu Hause und habe immer wieder versucht, etwas zu schreiben. Und es ist eigentlich nicht eine verwertbare Zeile dabei rumgekommen, muss man sagen. Es ist, fällt mir sehr schwer zurzeit. Ja. Und bei zum Beispiel beim Bandmitglied Danger Dan ist das eher so, er setzt sich in Facebook-Chat und schreibt halt so seine 16 Zeilen da irgendwie runter, ohne überhaupt einen Beat zu hören. Und es ist halt sehr, sehr gut geschrieben und ist ein toller Text. Und da bin ich sehr neidisch auf diese Gabe. Die habe ich nicht. Aber du machst trotzdem. Ich finde es cool. Also wenn man Sachen macht, die man nicht so gut kann, aber macht es trotzdem. Ich finde ja, dass ich es kann. Das ist ja eigentlich es fällt Punkrock, mir nur ne? schwerer. Ja. Nee, aber es ist auch, was ich auch irgendwie immer so bewundere bei Hip-Hop oder Rap, ich weiß ja den Unterschied ja ehrlich gesagt gar nicht, dass sie sich so viel verdammt viele Texte auswendig können. Das ist also verdammt viel Textmaterial. Ne, das ist ja so, ein Lied ist ja schon mal so eine DIN A4-Seite in 8-Punkt-Schrift. Ja. Und man muss sich den ganzen Scheiß ja irgendwie merken. Man muss sich, ja, das, ja, ja. Das, die Scheiße merkt man sich. Aber ich finde, viel auffälliger ist, das ist ja so viel Text und eigentlich sagt man gar nicht so viel, wie viel Müll eigentlich gestrichen werden könnte auf so einem DIN A4-Blatt. Aber die Frage ist doch, wenn du... Vielleicht gibt es ja Trap jetzt, deswegen. Wenn du dir so ja. Sachen gut merken kannst, dann kannst du ja irgendwie auch andere Sachen vielleicht sau gut merken und bist voller Brain eigentlich. Puh, keine Ahnung. Warst du in der Schule immer gut? Nee. So viele Sachen muss man auswendig lernen, auf Arbeiten und sowas. Durchschnittlich war ich in der Schule. Ja. Aber nö, ich kann mir auch eigentlich nicht so viel merken, aber wenn man, keine Ahnung, das irgendwie schon. So. Aber ihr drei seid ja schon alles so Studierte, ne? Deshalb seid ihr auch hier mit Martin Schittler hier, mit Martin Seliger hier so verbandelt. Weil nee, das ist ja eher, um irgendwie Ella. Sich so ein bisschen so in seinem akademischen Lichte auch so ein bisschen zu erstrahlen. Ich bin angehender Studienabbrecher. Mhm. Und das ist nicht mal ein cooles Studium. Aber wieso machst du nicht weiter? Also ich habe jetzt mal durchgerechnet, diese Busfahrkarte, die man da kriegt, die ist eigentlich günstiger. Die ist super geil. Als der Sozialbeitrag, ja. Oder? Nee. Für dich nicht, weil du nicht... Nee, das ist ja ganz, ich kann ja NRW weit damit fahren. Das lohnt sich schon, dass ich meine Studiengebühren weiter zahle. Genau, deswegen. Zahle. Ich mache weiter, solange es geht, bis sie mich rausschmeißen. Ja. Ja, das geht halt zu einer Uni, wo es nichts kostet, ne? Oder so. In Düsseldorf irgendwie eher Informatik. Ja. Kannst du sogar online anmelden. Das ist gut. Ich glaube, mein Mitbewohner studiert jetzt auch irgendwas Dummes. Mhm. Mathematik oder so. Nee, keine Ahnung, ich habe es vergessen. Das sind doch irgendwelche Idioten im Chat, die das ja, wissen. Ja, das sind zum Beispiel Rassisten im Chat, die mich anhand meiner meinem Migrationshintergrund beleidigen. Ja. Das sind halt Leute, die halt irgendwie was gegen Ausländer haben. Ich weiß ja, das sind alles Hurensöhne. Ja. Ja, es ist auch so, ihr spielt ja auch vor Publikum über 500 Leute, ne? Da kommt, teilweise. Da kommt ja viel Abschaum zusammen eigentlich dann, ne? Ja, irgendwer hat das, ich weiß nicht, irgendwer hat wohl gesagt, ab Zahl X kommen die Idioten. Und das bleibt auch bei uns nicht aus. Wobei eigentlich, wenn man ehrlich ist, ab 10 schon die Idioten da sind. Also die Quote beginnt erst nicht an einer gewissen Zahl, sondern die beginnt schon sehr früh. Wir haben schon immer vor Volltrotteln gespielt. Ich sage ja immer, Hauptsache, dass Mula stimmt. Mhm. Am Ende. Wir haben jetzt hier zum Beispiel auch einen Nazi im Chat. Der nennt sich Hess und hetzt gegen Ausländer. Hallo. Ja, genau. Ja, 20. April ist ja die Sendung, wird die Sendung ausgestrahlt beim Bermuda-Funk. Ne? Ihr wisst Geburtstag. Ja, nee, und die Brigitte Mira hat Geburtstag. Die wäre heute 105 Jahre alt geworden. Kennt ihr das Lied Adis Ehrentag? Kennt ihr die Brigitte Mira? Nein, ich kenne sie nicht. Nee, leider drei Damen vom Grill. Kenn Hallo? Ich nicht. Deutsche Schauspielerin. Ich empfehle allen, das Lied Adis Ehrentag von Frank Rennecke zu hören. Große Pointe. Ich hör, ehrlich gesagt, höre ich mir lieber Rennecke-Interviews an als Songs, weil ich finde, also er zieht mich als Redner mehr in seinen Bann als Barde. Ich glaube mal da mal eine hier von den Zigaretten. Ich glaube, der Frank Rennecke, der ist auch ein geschickter Handwerker. Ich glaube, der hat eine große Passion für das Heimwerken. Ich glaube, der hat auch tatsächlich mal für die NPD oder DVU im Wahlkampf in Mecklenburg-Vorpommern hat er mal mitgespielt und da so einen Handwerker gespielt. Ja, der baut während den ersten Songs baut er die Bühne auf. Baut sich so einen Steg ins Publikum rein. Ja. Geil. Ja. Guter Mann. Ja. Shoutout an Frank Rennecke. Und Markus Lanz. Und Jan Böhmermann. Nochmal zur Antilopengang. Also wenn du jetzt schon da bist, kann ich dich auch Sachen fragen. Frag ruhig. Dieses Jahr spielt er wahrscheinlich wieder auf vielen Festivals. Geht. Oder wie? Also wenn man bedenkt, dass wir letztes Jahr sehr, sehr viele Festivals gespielt haben, werden das dieses Jahr weniger, zwischen 10 und 20 irgendwie. Und wir ziehen uns ein bisschen zurück von der Bühne. mit der Idee, dass wir an einem neuen Album arbeiten. Allerdings fluppt das gerade noch nicht so, aus den eben beschriebenen Gründen, dass ich halt einfach noch nicht so richtig im Schreibmodus angekommen bin und mich sehr schwer damit tue, an neuen Songs zu arbeiten. Aber ja, viel werden wir nicht unterwegs sein, ein paar Festivals. Ja, vielleicht liegen dir andere Sachen mehr, so Tanzen oder sowas oder Breakdance. Ja, vielleicht sollte ich das mit dem Rappen endlich dran geben. Versuch's doch mal mit der Beleidigung von einem ausländischen Staatsoberhaupt. Ja, guter Move. Aber da bin ich noch nicht Fame genug für, glaube ich. Welches Staatsoberhaupt würde sich eignen? Kannst du vielleicht mal ein paar Hintergrundinfos geben? Auf deiner Webseite, auf der Webseite von Antilopengang habe ich so ein bisschen gesehen, dass es unterstützt wird vom deutschen Bundesstaat oder Bundesrepublik. Ja, ich habe versucht, den Hinweis so klein wie möglich zu machen. Ja, was geht's denn eigentlich? Die Initiative Musik, die fördert halt Staatspop wie die Antilopengang. Ja. Und man kriegt halt Geld, wenn man zum Beispiel ins Ausland fährt. Dafür reicht dann schon Österreich oder so. Und dann kann es halt sein, dass die einem ein paar tausend Euro einfach mal überweisen. Das geht auch mit dem Goethe-Institut übrigens. Sehr ja, gut, ne? Ja. Nur Finger weg vom Handy. Das Goethe-Institut. Ja, ich habe eine Nachricht bekommen, Ärger bekommen für das, was ich sage. Ja. Gut, ja, könnte man auch mit dem Goethe-Institut machen, aber das ist dann noch eine Nummer schmieriger und haariger. Ja. Und ich glaube, wenn das dann die Leute entdecken, dann sind die noch angepisster als schon, dass wir irgendwie uns von Deutschland irgendwie bezuschussen lassen. Das kann man ja noch irgendwie sich zurechtreden, ne? Dass man den Staat ausnimmt. Also das letzte, neueste Album, das jetzt rauskam, das ist Abwasser, ne? Und es heißt ja irgendwie fälschlicherweise Mixtape, ist ja aber jetzt kein Mixtape, es ist einfach eine neue Platte, die ihr rausgebracht habt. Warum heißt das Mixtape? Boah, das ist so ein bescheuerter Begriff, der sich irgendwann im deutschsprachigen Rap eingebürgert hat. Und ich habe das immer so hingenommen wie minderwertiges Album. Also nicht richtig abgemixt oder was? Ja, kein Endmix fehlt oder wie? Eher so dahingerotzt. Ach so. Und einfach so ein Beat genommen, was drauf geschrieben und sich jetzt nicht so den Überkonzeptkopf gemacht. Und ich glaube, im Prinzip ist es das, was Abwasser von Aversion unterscheidet, dass wir uns locker gemacht haben, uns ein paar Beats von anderen Leuten geholt haben. Normalerweise machen wir das auch selber. Und einfach ein paar nice Verses darauf gespittet haben. Ja. Lachst du über USA oder was? Wahrer Antifaschismus heute muss nicht gegen Deutschland sein, sondern USA. Ach so. Na gut, auf jeden Fall, hast du da irgendwelche Downloadzahlen? Wie viel Alben da schon runtergeladen worden? Tatsächlich nicht. Das wird irgendwo im fünfstelligen Bereich liegen, aber genau weiß ich auch nicht. Ja, kann man einfach draufklicken und danach wieder löschen, wieder runterladen, ne? Ja. Also man weiß ja nicht, ob die Leute sich das wirklich anhören. Vielleicht laden sie einfach nur runter, weil sie irgendwie sich eine große Festplatte gekauft haben und wollen sie voll kriegen. Da hat man keine Möglichkeit, das zu überprüfen. Aber live kennen viele die Texte, also ein paar werden es runtergeladen haben. Die kennen die ganzen Texte auswendig? Ja. Wahnsinn. Es ist ein Siste, also insofern ist das bei mir keine besondere Gabe, dass ich die auswendig kann, sondern das können die meisten irgendwie. Ja, vielleicht eine Ungabe von mir, dass ich mir einfach nichts merken kann. Was ist denn hier los? Er flottet den Chat. Oh yeah. Ja, schauen wir mal. Chat. Ich schau mal in dem Chat, wie viele Leute gerade mitmachen hier. PRR, tippen wir da mal ein. 61 Hörer sind es. Wow. Und Hörerinnen natürlich. Ne? Der Chat ist natürlich nicht gendermäßig hier. Was meinst du damit genau? Wie meinst du das genau? Eigentlich müsste ja stehen Hörerinnen und Hörer. Liebe Hörerinnen und Hörer sagen oft auch Radiomoderatorinnen. Ja, sage ich besonders oft gern. Ja? Mhm. Kennt ihr noch den Ohrenbär? Den kennt keiner. So, wir machen jetzt mal Musik. Warte mal, Schwabe, hör mal. Ja? Eine Sache noch. Ich darbe. Darbe! Was heißt das? Ey, keine Ahnung, es ist spontan aus mir rausgekommen. Ey, habe ich jetzt hier irgendwie gerade einen Moment verpasst, wo du anfangen wolltest, ihr Freestyle zu machen? Let's go. Ja, mach, du hast ein Mikro in der Hand. Ey, yo, was geht? Guck, wie mein Penis absteht. So stark steht er auch wieder nicht ab. Komm, lassen wir das. Im Internet, da schreibt einer die ganze Zeit eins. Der Witz gefällt dir? Ja. Oh. Was würdest du ihm in Schulnoten geben, dem Witz? Eins. Ja? Eins plus. Du lachst tatsächlich Tränen über den Witz. Ich finde es gut. Wie findest du den, der zwei schreibt? Das ist halt nämlich auch, das ist halt nicht. Kann ich gar nichts mit anfangen, finde ich total. Die zwei ist scheiße. Langweilig. Nee, vielleicht ist es ein Beat. Das muss ich jetzt euch sagen. Nee. Euch zweien, also der keine Ahnung von Musik hat. Das müsste 1 und 0 sein eigentlich. Das ist der Computer. Ach so, stimmt. Also, ich könnte jetzt irgendwas, irgend so einen stinklangweiligen Punker-Song spielen. Ich kann aber was von Antilopengang spielen, von ihrem Abwasser-Album. Ja, hey. Oder? Gern. Mach mal. Gern. Was spiele ich da? Lügenpresse? Was heißt ein Skit? Ich mag ja Abwasser was eigentlich. Was heißt ein Skit eigentlich? Da steht immer Skit. Was das heißt, weiß ich auch nicht. Früher war das halt auf Alben so, wenn halt irgendwie einfach so ein Sprachsample oder so 30 Sekunden Beat waren oder so. Halt irgendwie kein Lied, sondern irgendwas, was. Keine Ahnung, so ein Schnipsel irgendwie. Ach so. Mach mal Abwasser, das ist toll. Abwasser? Ja, ich mag das. Ey, das ist ewig lang, ne? Ja, du musst da es auch nicht. Du kannst auch die Kings and Back spielen, den mag ich auch. Aber Abwasser ist insofern cool, weil ich da so das erste Mal mit Autotune gerappt habe. Ey, Autotune, das interessiert mich jetzt. Kann ich das hier vielleicht auch für dich Sendung gebrauchen, irgendwie, dass ich in meine Stimme irgendwie dann so Autotune einbaue? Ich würde es mir wünschen. Boah, das ist geil. Im Prinzip klingt halt alles durch Autotune besser. Wie funktioniert das? Was kostet das? Kann man das auch machen, dass es in echt ist? Also, dass man wirklich so eine Stimme hat, irgendwie? Yeah. So wie Cher. Yeah. Das geht sicherlich Cher irgendwie. Hat das ja, bei Cher ist das ja kein Autotune. Ich weiß nicht, was das bei Cher ist. Die redet wirklich so. Ja. Ey, also nochmal zurückzukommen zu Autotune. Ist es ein Gerät? Das kannst du irgendwie bei Konrad Elektronik kaufen oder wo? Oder wie? Naja, wir haben tatsächlich ein Gerät, damit wir live auch Autotune oder ich Autotune benutzen kann. Ja. Das ist so ein aber wenn wir aufnehmen, dann ist das einfach ein Plugin in so einem Programm. Ach so. Und da kannst du dann halt sagen, wie der dich zurecht pitchen soll und das ist toll. Ach so, und wenn du das Gerät auf der Bühne hast, dann hast du so einen Regler und dann kannst du den hoch und runter pitchen dabei, oder wie? Nee, das Gerät kriegt, das ist jetzt so ein bisschen Nerd-Talk, aber das kriegt MIDI-Noten. Ja, was sind wir denn hier? Okay, es kriegt MIDI-Noten, die mit dem Playback, was wir benutzen, weil wir sind ja nicht eine Band wie eine Punkband, sondern es läuft ein Instrumental. Ja. Da werden MIDI-Noten gespielt. Ja. Und dann wird meine Stimme dementsprechend zurechtgepitcht. Das darf man aber auch nicht bis auf A, B, C, C, G, F, A, A, C, A. Da darf man jetzt aber auch nicht bis auf der Bühne stehen, oder? Sonst verhaupt man das doch, oder? Nö, du kannst ja machen, was du willst. Es kommt vorne was Richtiges raus. Okay. Ja, wie gesagt, ich hätte Interesse an so einem Gerät. Wenn einer sowas gebraucht hat, kann er es mir gern zuschicken. Flug. Ich würde auch gerne so eins haben. Ja, so ein Autotune-Gerät. Aber erst der Rüdiger und dann ich. Wird. Und wir können uns eins teilen. Ich brauch's ja nur montags. Das ist ja cool. Ja, das ist vielleicht schön. Die anderen Tage kannst du es benutzen. Harz. Aminerta. Können wir spielen jetzt Antilopengang? Abwasser von der gleichennamigen Platte. Abwasser. Wird. Abwasser. Wenn ich morgens aus der Kneipe auf die Straßen meiner Gosse fall, die blutunterlaufenden Augen blinzeln in die Sonnenstrahlen, mein Raucherhusten übertönt die Vogelgesänge, dann werde ich kurz pathetisch und glaub an das Gute im Menschen. Und ich möchte ein Gebet sprechen, doch ich bin nicht gläubig, Mensch ist weder gut noch schlecht und es gibt weder Gott noch Teufel. Ich seufze und halte mich für äußerst bedeutsam, dabei bin ich nur irgend so ein Arschloch namens Kolja. Ein Landstreicher bettelt, ich sag das, dass ich nichts hab und das Motiv meiner Snapback ist Dagobert Duck. Ich trink ein Milchmischgetränk mit Pistaziengeschmack, aber in Wirklichkeit besteht es nur aus Farbstoff und Matsch. Ich rauch Menthol, Zigaretten, um den Kopf wieder klar zu kriegen. Sie machen mir Krebs und verstopfen meine Atemwege, aber ich weiß, bis die Musik ausgeht, pocht mein Herz in dem Tempo eines G-Funk-Beats. Unter den Sackgassen fließt nur schmutziges Abwasser. Es bahnt sich seinen Weg durch Eiter und Sekret. I have a dream, I still have a dream. Jede Nacht, wie ich mich selbst die Toilette runterspül. Durch das Rohr, auf die Straße, durch die Flüsse ins Meer. Ich stell mir vor, wie ich am Strand einer Südseeinsel wär. Hauptsache weit weg von ostdeutschen Kuhdörfern mit Fackel und Mistgabel tragenden Wutbürgern, weg von Antilopen dieser weichgespülten Majorband. Ich hab den dümmsten Künstlernamen, den es gibt: Danger Dan. Immer wenn es regnet, muss ich an Max Herre denken und versuch meine Probleme im Whisky zu ertränken. Rande in der Gosse, hoffe in den Gulli zu fließen und hör den Ratten dabei zu, fick die Uni zu singen. Bei dir läuft, bei mir verläuft, doch ich mach mir nichts draus. Ich bin ein Lauch und habe selbst niemals an mich geglaubt. Niemals. Denn alles ist aus Abwasser, alles ist aus, aber alles fließt zurück in den Wasserkreislauf. Unter den Sackgassen fließt nur schmutziges Abwasser. Es bahnt sich seinen Weg durch Eiter und Sekret. Der Horizont ist weit, kein Festland in Sicht. So treib ich in ein Meer aus. Dreck, Scheiße, Pisse. Ein brauner Ozean, wo selten Boote fahren. Dans macabre, hier tanzen die Wellen ihren Totentanz. Der Kotgestank vernebelt die Sinne. Das Meeresrauschen leiser als die ewige Stille. Und verirrt sich ein Tanker und wirft seinen Anker. Ist klar, wer das Deck schroben muss: Panikpanzer. Nimm mich mit, ich hab von der Scheiße hier genug. Als Begleiter in die Freiheit schwimmen Haifische am Bug. Heuer an als Steuermann, setz die Sonnenbrille auf. Ich weiß nicht, wohin es geht, aber volle Kraft voraus. Yeah, wo ich einmal lande, ist egal. Jede Reise hat ein Ende, jeder Hafen hat ne Bar. Und da trink ich nen Absacker. Und wenn ich sterbe, zerfall ich nicht zu Staub, ich zerfließe zu Abwasser. Unter den Sackgassen fließt nur schmutziges Abwasser. Es bahnt sich seinen Weg durch Eiter und Sekret. Wir ernähren uns davon. Wir ernähren uns davon. Wir ertrinken darin. Wir ertrinken darin. Wir sind alle nur. Wir sind alle nur. Kaltes, klares Abwasser. Kaltes, klares Abwasser. Kaltes, klares Abwasser. Kaltes, klares Abwasser. Abwasser. Abwasser. Kaltes, klares Abwasser. Kaltes, klares Abwasser. Kaltes, klares Abwasser. Abwasser. Kaltes, klares Abwasser. Kaltes, klares Abwasser. Kaltes, klares Abwasser. Abwasser. Abwasser. Kaltes, klares Abwasser. Kaltes, klares Abwasser. Kaltes, klares Abwasser. Unter den Sackgassen fließt nur schmutziges Abwasser. Es bahnt sich seinen Weg durch Eiter und Sekret. Ja, das waren gerade Antilopengang. Hallo, hallo Freunde. Und der Panikpanzer sitzt neben mir und der Martin Seliger. Ja, ich wollte jetzt mal alle einladen, am nächsten Montag, also dem kommenden Montag jetzt, die sich nicht mit den herrschenden Zuständen abfinden wollen und die Lügen satt haben, mit mir auf die Montagsdemo zu kommen. Hier in Köln oder in Jena, vielleicht besser doch in Jena. Wann ziehst du da eigentlich hin? Ja, weiß ich jetzt noch nicht. Irgendwann im Laufe des Sommers. Aber wahrscheinlich, weil du da irgendwie einen Professorensitz bekommen hast in der Uni Jena, oder ja, was? Ja, ganz so weit ist es noch nicht. Nee. Nein, ich bin nur eine Vertretung. Werde jemanden vertreten. Und wann kommst du wieder? Wenn es sich ergibt. Wenn es sich ergibt. Man soll nie sagen. Also ich werde die Wohnung auch nur untervermieten. Der Kölner Wohnungsmarkt funktioniert so schlecht, dass das kein Problem ist, zu einem überhöhten Preis diese Wohnung unterzuvermieten. Und ich will sie auch nicht leer räumen. Also wenn jemand meine Wohnung untermieten will, sagen wir für 750 Euro im Monat, möbliert, warm, dann kann er sich melden beim Rüdiger. Das kann ich ja bei, wie heißt es, Airbnb reinstellen. Da machen sie ja richtig Kohle mit. Da kannst du am Tag für 35 Euro die Wohnung vermieten. Also das wären ja dann sogar irgendwie so 1.000, was ich rauskriege. Ja. Aber es wäre wahrscheinlich mehr Arbeit. Nö, ich würde jetzt lieber erstmal jemanden haben, so einen Zwischenmieter für ein Jahr. Mhm. Und 750 Euro seid ihr dabei. Da könnt ihr dann in meiner Wohnung leben. Und ich würde auch ein bisschen die Regale freiräumen, in Kisten in den Keller. Und ihr könntet da auch teilweise eure eigenen Sachen mitnehmen und ein wunderschönes Jahr in Köln-Ehrenfeld sesshaft werden. Martin, du bist ja bekannt als Hedonist und Lebemann. Hast du eigentlich Angst vor dem Osten? Du bist ja auch näher am Meth. Nee, also gar nicht, weil eine Freundin von mir hat mir neulich auch schon gesagt, dass man in Leipzig keine Drogen kaufen kann, in Jena keine Drogen kaufen kann. Ich bin da also sicher. Und ansonsten ist Jena stark unterschätzt. Es gibt sogar verschiedene vegane Mittagsangebote. Und wenn man den Stadtkern nicht verlässt, ist das wirklich ein sehr angenehmer Ort zum Leben, habe ich den Eindruck. Schön. Ja. Ist halt so ein in Jena gibt es das Casablanca. Richtig. Das ist ein wirklich toller Laden. Ja. Da haben, glaube ich, neulich Radio Havanna gespielt und da war der Christopher, der Christian von Kotzreiz war da auch mit, das habe ich im Internet gesehen. Kein Name-Dropping hier. Bitte? Kein Name-Dropping. Name-Dropping? Ja. Was heißt das? Name-Dropping? Also nochmal zu der Montagsdemo, ja. Ne? Nee. Hä? Ja, nee. Ich finde das wirklich wichtig, du. Und ich, also, dass du von den Medien das kleinreden willst und das überrascht mich gar nicht, aber ich lasse mir den Mund nicht verbieten und ich werde weiterhin kritisch nach der Wahrheit suchen. Ja, aber Mutterfunk ist ja auch zum Teil ein öffentlicher Radiosender. Ja. Du trinkst ja Karlskrone, ja, stelle ich gerade fest. Ja, das freut mich einfach. Ja. Ja. Ja, freu dich. Was ich noch zu, fragen wollte, ne, weil ihr einfach so frei einfach eure Lieder irgendwie bei auf eurer Webseite zum Runterladen anbietet, ne? Würde mich das gerne mal interessieren, weil es ja auch andere Bands vielleicht auch machen könnten, sollten. Und da gibt es dann ab und zu gab es dann auch schon in der Vergangenheit dann irgendwie so die Sprüche, ja, das dürfen wir nicht wegen der GEMA, weil die machen da irgendwie Ärger und so weiter. Nö. Seid ihr in der GEMA eigentlich? Mittlerweile, ja. Also lange waren wir es nicht. Ja. Jetzt seit dem Album Aversion sind wir GEMA-Mitglieder. Ja. Da müsst ihr ja eigentlich alles, was ihr auch da runterladet, müsst ihr dann eigentlich auch nachweisen, dass es irgendwie, wird veröffentlicht. Ihr seid ja in dem Moment Herausgeber. Ja, ja. Egal, ob es das kostet oder nicht. Und da müsst ihr eigentlich dann in Vorschuss treten. Ich verstehe das alles nicht. Das hat alles Campino für mich geregelt und die Details sind mir da eigentlich Schnuppe. Habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, wie die internationale Finanzwirtschaft apropos Campino, wie läuft es eigentlich? Seid ihr so, dann habt ihr euch da mehr oder weniger so, seid ihr frei, könnt ihr ja noch alles selbst entscheiden? Eure Touren? Oder habt ihr das irgendwie so ein Management, das alles für euch regelt und ihr drei macht dann einfach nur so ein bisschen Kunst? Habt ihr noch die Fäden in der Hand? Hosen entscheiden. Habt ihr die Fäden noch in der Hand? Um ehrlich zu sein, nein. Wie nein? Nein. Das wird jetzt alles für uns geregelt. Also alles. Es gibt Leute, die verdienen ihr Brot damit, euch zu regeln. Ja, genau. Das sind Hintermänner. Ja. Und Frauen wahrscheinlich. Die Frage ist, wer diese Hintermänner sind. Wer davon profitiert. Wer sich da die Hände reibt im Hintergrund. Es gibt ja jetzt gerade auch so im Hip-Hop-Bereich, sage ich mal. Und deswegen bin ich hier, um das aufzudecken. Ja. Ich lasse mir den Mund nicht verbieten. Doch, ich verbiete jetzt mal den Mund, Martin. Glaube ich, Audiolith ist, glaube ich, auch so ein Label, die auch so Bands rausbringen. Das sind auch Kommerzschweine geworden. Ja, die auch so Bands auch rausbringen. Das ist alles kein Zufall mehr. Die so Bands rausbringen, die so zum politischen Anstrich haben und dann quasi die Revolution vermarkten. Genau, so wie ihr eigentlich. Das Systemlabel Audiolith. Ja. Scheiße, wo wir da reingeraten sind, ja. Ja, warum seid ihr nicht bei dem Label gelandet? Warum seid ihr dann bei Wir haben die gefragt, ja. Aber die wollten uns nicht. Ich glaube, das bereuen die sicherlich. Ne? Ja. Ja, mit uns hätten die einen Reibach machen können. Wie viel Geld wurden die Antiloten schon verdient? Oh. Also mit Schüttlers wurde schon so bestimmt 2000 Euro haben wir schon umgesetzt. Oder haben wir mehr umgesetzt. Ja. Ja. Ich frage mal so, was macht ihr drei so beruflich? Könnt ihr von eurer Musik leben? Ja. Ja? Ja. Aber da kommt ja nicht jetzt jeden Monat irgendwie Kohle rein, oder? Auf dem Konto. Doch. Ja? Ja. Also man muss sich keine Sorgen machen, ihr könnt immer pünktlich die Miete bezahlen. Der Steuerzahler, der muss dafür tatsächlich aufkommen. Ja. Ja. Das ist ja cool. Ist cool. Ja. Ist eine optimale Lebenssituation. Hat man da nicht irgendwie so ein bisschen Existenz-Exe? Halt doch mal die Fresse, ich bin hier der Moderator. Hallo. hat man denn nicht irgendwie so Existenzängste, da, dass man sagt, oh, wie, ob das in 2 Jahren noch so läuft? Ja, nee, also Existenzängste sind nichts, was ich kenne. Ich habe mehr Angst tatsächlich vor den Hintermännern der Wirtschaft. Ne, also ich denke, Martin hat da eben schon was ganz Wichtiges angesprochen. Es gibt einfach... Unsere Existenz ist gesteuert. Ja, unsere Existenz ist gesteuert und ich finde es halt auch wichtig, mal genau hinzuschauen, wer Ross und Reiter sind. Ich will da auch nicht ins Detail gehen. Das weiß ja auch jeder. Es gibt, aber das sind durchaus Dinge, die das sind meine Ängste. Ich sag nur so viel, es gibt Leute, die haben alles daran gesetzt zu verhindern, dass wir heute Abend hier sind. Mehr muss ich doch nicht sagen. Ja, aber ihr habt es trotzdem geschafft, ne? Das ist die Hauptsache. Mittlerweile frage ich mich jedes Mal, wenn ich aus dem Haus gehe, ob vielleicht der BND mich abgreift oder so. Gibt's denn noch? Sicher. Ist der nicht irgendwie total egal, weil es gibt ja NSA und sowas, ne? Da könnte ich dir jetzt Sachen erzählen, du. Ja? Also, du? Das glaubst du nicht. Nee. Naja. Erzähl mal was ich nicht glaube. Ich brauche es doch nicht sagen. Es liegt doch auf der Hand. Dann sag mal. Boah, dieser User You hat das, glaube ich, in dem. Was ist das für eine scheiß Verschwörung, wenn du so sie. Beste Line. Ja. Was soll denn das für eine Verschwörung sein, wenn ein Trottel wie du davon weiß? Oder wie sowas. So, ja. Kuss. Ja, stimmt. Ja, seht ihr, da ein Loser beschwert sich, dass der Stream kurz aus war, als Martin die Wahrheit gesagt hat. Ja, ja. Und das ist ganz bezeichnend ist für das, alles was in diesem Staat und in dieser Welt passiert. Also ich kann es bei euch sagen, also der Stream läuft ja über die USA. Ist Tatsache. Ist es so? Ja. Na siehst du. Das ist ja irgendwie ein Nicecast-Stream und die Firma sitzt in den USA. Ich bin großer Fan der Serie Homeland. Mhm. Und ich finde, die zeigt auch ganz viel oder kann einem die Augen öffnen darüber, was hinter den Kulissen passiert. Das weiß man ja teilweise gar nicht. Mhm. Das ist ja nicht das, was man über die Medien, über die Massenmedien mitbekommt. Hinter jedem geschlossenen Vorhang gilt es einmal, dahinter zu schauen, ne? Den zu lüften. Oder dass er fällt oder so. Aber geht es dir nicht auch so, dass du manchmal gar nicht wissen willst, was hinter dem Vorhang stattfindet, weil es dich vielleicht auch beängstigt oder du vielleicht auch lieber mit dem lebst, was dir gezeigt wird. Also weil dich das vielleicht einfach beruhigt und du meinst, der Vorhang ist eigentlich sowas. Der schmeichelt. Ja, es ist ein Beruhigungsvorhang sozusagen. Ne? Mhm. Martin, du bist ja Wissenschaftler. Was bringt Tobias und ich haben mal ein ähnliches Format schon mal aufgenommen vor einigen Monaten bei mir im Kinderzimmer. Ich glaube, dass vielleicht stellen wir es auch mal online. Martin könnte mir unter Umständen mein Leben und meine Karriere. Er hat es in der Hand, wenn er möchte. Martin. Martin. Ja. Ja, bitte. Du bist ja Wissenschaftler. Was bist du gerade am Erforschen? Ich habe gerade einen Text abgeschlossen. In dem geht es um den europäischen Mindestlohn und die Charta der Arbeitsbeziehungen bei Volkswagen und die Frage, inwiefern diese als Teil einer Gegenbewegung im polanischen Sinne verstanden werden können oder nicht und falls ja, welche Implikationen sich dafür Methodologie und Forschungsdesign einer Sozialwissenschaft, die an der Emergenz einer solchen Gegenbewegung interessiert ist, ergeben. Und bist du zum Ergebnis gekommen, zum Zwischenergebnis? Ja, das sind 3 Implikationen. Einmal ist das ein handlungstheoretischer Zugang, eine wissenssoziologische Rahmung und die Berücksichtigung multipler Raumreferenzen. Aber genug geredet. Es ist Zeit, Taten sprechen zu lassen. Tatsächlich ist Martin mein liebster Thekenpartner in der politischen Diskussion, weil ich nicht das Gefühl habe, dass er mich bloßstellen oder bekämpfen möchte, sondern weil er immer ganz aus so einer ganz wissenschaftlichen Perspektive die Sachen beleuchtet und gezielt gute Fragen stellt, die mein ganzes politisches Unwissen offenbaren, aber natürlich mich auch weiterbringen. Mhm. Vielen Dank, Martin, an dieser Stelle. Das ist so nett. Vielen Dank. Das ist das schönste Kompliment, das ich jemals gekriegt habe. Ehrlich? Ja. Jetzt hör doch mal auf. Doch. Der Friseur hat heute gesagt, so ist gut, aber der wollte nur nicht hinten nochmal nachschneiden. Das war das zweitschönste. Nee, ist gut, meinte er. Ja, soll mal irgendwie Musik nochmal irgendwie laufen lassen. Schwabe, Schwabe. Ihr habt meinen Fuß gestoßt. Aua, au, au, au, au, au. Du weißt ja schon, dass es rassistisch ist, ne? Ich werde ferngesteuert. Von selber würde ich dich nicht Schwabe nennen. Ja, ja. Das ist schon rassistisch, ne? Also ist es im wahrsten Sinne des Wortes rassistisch. Ich weiß. Mich auf meine Herkunft zu reduzieren. Ich schäme mich auch dafür, aber ich kriege Geld, um das zu sagen. Ja, das ist es war so ein witzigen Content, wie heißt das? Helfen wir doch mal hier. Stecken die Finger aus. Mach den Finger aus der Nase raus. Kennt ihr eigentlich die Rothschild-Familie? Nein, das wollen wir doch alles nicht wissen. Du kommst wieder mit irgendeinem Scheiß, den du im Internet gelesen hast. Mensch, Habt ihr euch schon mal gefragt, wie das internationale Bankensystem funktioniert? Ich habe mich mal was anderes gefragt, nämlich Antilopengang kommen ja eigentlich, sagen immer, sie kommen aus Düsseldorf, aber du kommst jetzt aus Deutz, aus Köln. Ja. Wo probt ihr da? Er probt nicht. Achso, ist er ja Profis. Nee, man, also es ist halt, du kommst ja wahrscheinlich aus dem Punk und bist deswegen da die Strukturen gewöhnt und da trifft sich halt eine Band im Proberaum und probt. Nee, ihr braucht ja nur ein Kinderzimmer eigentlich, ne? Genau, es reicht, wenn man sich mal einen halben Tag hinsetzt vor so einer Tour und so ein bisschen was durchspricht und der Rest lüft eigentlich so. Aha. Ja. Cool. Das ist gut, ne? Ja. Das ist cool. Da spart man einen Haufen Kohle, ne? So Proberäume, die kosten ja fast schon viel so wie eine Mietwohnung oder sowas. Das stimmt, das stimmt. Ist tatsächlich teurer, also wirklich ohne Spaß. Für unseren Proberaum in Bochum haben wir damals 100 € oder so bezahlt und der war nur ein Viertel so groß wie meine Wohnung. Ja, 100 €, das ist ja noch gut, ne? Ich meine, es ist so, dass Kölner Punkbands zahlen ja so viel Geld am Proberaum wie ich für meine Wohnung und der Proberaum ist größer. Also meine Wohnung. Es gibt in Amerika so ein großes Fest, wo halt wichtige Hintermänner der Wirtschaft und Politiker wirklich hinkommen. Also auch zum Beispiel Rockefeller und so weiter, Familie. Und so eine große Eule verbrennen. Und die stehen dann da in so Gewändern. Es ist kein Scheiß. Die stehen da so in so Gewändern und das ist so ein riesiges Dorf, wo dann halt diese Zeremonie stattfindet. Rockefeller, das ist der von dem Tower, der lebt doch gar nicht mehr, oder? Ich weiß nicht, ich habe das neulich irgendwo gesehen. Ist es irgendwie sein Enkel oder was? Vielleicht waren es doch die Rothschilds. Ich blick da ja auch nicht ganz durch. Es ist auf jeden Fall, man fragt sich, was passiert da? Warum verbrennen die diese riesige Eule? Ja. Ich habe das gesehen im Olli Bagno-Interview. Und dachte halt erst, er redet kompletten Unsinn. Deswegen habe ich das dann gegoogelt und dann bin ich wirklich auf dieses Fest gestoßen. Das ist großartig. Ich darf da leider nicht hin. Man kommt da nur ganz exklusiv. Das ist ein Club. Da kommt man nur ganz exklusiv rein. Ist das, man darf da, also ja. Ich habe auch Fotos gesehen, wie diese riesige Eule brennt. Ich will in diesen Club. Also das ist aber jetzt keine echte Eule. Das ist eine Loge. Das ist eine Holzeule. Ja, so eine Eulenstatue. Aha. Ja, Sachen gibt's, ne? Da will man gar nicht wissen, was da auch irgendwie im Hinterzimmer ausgehandelt wird bei solchen Treffen, weil da treffen wir die wichtigsten Wirtschaftsbosse mit Politikern aufeinander und das ist eine einzige Klüngelei und nebenbei wird halt eine Eule verbrannt. Pädophilie auch. Spielt womöglich auch eine Rolle. Ich finde, das ist nicht. Teufelsanbetung. Oder Philanthelie oder sowas, ne? Gibt's ja alles. So, ich würde mal sagen, wir spielen mal eine Band aus Düsseldorf, die wahrscheinlich extrem viel Geld für ihren Proberaum bezahlt. Und die jetzt auch ein neues Album rausgebracht haben, das heißt Alarm und das Lied heißt Give Them a Fuck. Give Them a Fuck! Oh. Richtung. Also wir haben es jetzt gerade hier gehabt, wo kommt eigentlich Deutschpunk her? Weil der Panikpanzer, der von Antilopengang, hat gerade erzählt, dass er von einem Fan hat er irgendwie alle Sampler geschickt bekommen oder geschenkt Schlachtrufe-Sampler. Schlachtrufe-Sampler, ja. Und dann wollte ich ihm gerade erklären, dass das nicht unbedingt jetzt so das Geilste des Geilen ist. Würdet ihr unterschreiben, dass Schlachtrufe BAD sich zu der deutschen Punk-Invasion so verhält wie Fat Records zu Epitaph? Keine Ahnung, ey. Was ja, das eine ist besser, das andere ist schlechter. Keine Ahnung. Ja, ich würde das so unterschreiben. Ja. Ich unterschreibe es mal einfach so, weil du es gesagt hast oder so gefragt hast. Hallo. Ja. Hallo. Wir haben jetzt nicht mehr viel Zeit. Die Sendung ist bald vorbei. Ich würde mal sagen, wir spielen am Schluss noch ein Lied von Antilopengang, von ihrem Album, von ihrem neuesten Album, das man frei auf ihrer Webseite runterladen kann. Warum nicht von den Schittlers? Cool, von Schittlers nicht, weil die gerade in einer Pause sind. In der Menopause oder so. Menopause. Ja. Warum haben wir da eigentlich nicht drüber gesprochen? Haben wir da noch Zeit drüber? Nee, brauchen wir eigentlich nicht drüber sprechen. Kann man alles im Internet muss lesen. Muss man mal sehen. Wir Wo kann man das denn lesen? Bei Google. Ja, auf den richtigen Seiten. Im, ja. Im Darknet. Im Darknet, ja. Ja. Kostet ein paar Bitcoins, aber egal. Wart ihr schon mal im Darknet? Free Phantom. Mir reicht das ganz normale Internet eigentlich schon. Das ist schon genügend. Ich war schon im Darknet und habe mich über Heroinpreise erkundigt. Ja, und? Durchaus erschwinglich. Ich habe auch neulich... Ich frage mich dann immer, wie viel Kästen Bier könnte man für 1 Gramm Heroin kaufen? Einige, aber der Turn-Up ist halt nicht ganz so real. Also, aber du kannst, das ist mehr social. Also du kannst halt, du trinkst ein Kasten Bier selten alleine, du lädst ja ein paar Leute dazu ein. Ja, man kann sich ja mit ein paar Leuten hinsetzen und ein paar Heroin-Lines knallen. Würde ich auch gerne mal machen. Ich habe Erfahrungsberichte gelesen, weil ich einfach wissen wollte, wie stark ist es, und habe daraufhin entschieden, dass ich Heroin nicht nehmen werde. Mhm. Aber Interesse, starkes Interesse in mir drin, ist vorhanden. Ich glaube, ich würde es nicht wollen. Ich sehe hier von Bayer, ne, hier gerade um die Ecke, ne, von Bayer ist es ja sozusagen erfunden worden. Ja. Also, stimmt. Wer sich schon mal Heroin gegönnt hat, bitte postet Erfahrungsberichte und Darstellungen eurer Erlebnisse im Heroinrausch auf unserer Seite, auf der Seite des Rappers Panik Panzer oder auf der Seite seiner Band Antilopengang. Wir sind interessiert, eure Erfahrungen auch wiederum selber zu erfahren. Das war auch wieder Pogo-Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger, verantwortlich für die Sendung. Und wenn das heute nicht der 20.04. ist, der Geburtstag von der Brigitte Mira, die heute 105 Jahre alt geworden wäre. Oha. Free Silk ich bedanke Road. Mich bei Martin Schittler und bei Panikpanzer. Danke. Dankeschön. Danke. Shoutout an Ludwig Beger. Auf Wiedersehen. Wir gehen jetzt wieder. Und ich würde mal sagen, wir spielen noch was Schönes von Antilopengang, von ihrem nagelneuen Album. Shoutout an Bemmy. Was spielen wir da? Bemmy, der Hund von Kathy Lugner. Was spielen wir von eurem neuen Album? Sag mal. Aikilopen. Das könnte deinem Punk-Publikum vielleicht so ein bisschen gefallen. Eike Loben. Ja. Was haben wir da nochmal geklaut? Bonnie und Clyde. Ja, das habt ihr doch von den... Ich versorge meine Gage, ist das klar? Das habt ihr doch von den Toten Hosen geklaut, oder? Unter anderem. Ja. Ich hab noch Manieren, wenn der Abend beginnt. Doch der Wahn übernimmt mit jedem Glas, das ich trinke. Und irgendwann werf ich mit Stühlen, mit Sprühe, mit Pfefferspray Kühe. Es fällt mir sehr schwer, mich artikulieren. Doch es fällt mir sehr leicht, mich massiv zu blamieren. Und ich würde lieber nicht meine Würde verlieren. Wird nicht passieren. Ich ordere noch ein, komm mit Cola Light und torke wie ein Schwein in die Pommesbude rein. Kotelett Party! Ich kotze im Schwall, ich wollte niemals ein Besoffener sein. Wir wollen jeden Tag nur saufen gegen die Realität. Wir können nicht mehr damit aufhören, dafür ist es längst zu spät. Unsere Frauen labern irgendwas von weg.